Morning, we're back already. Guten Morgen, wir sind schon wieder zurück. You know, I do not believe anybody can be a true hero of faith. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ein wahrer Glaubensheld sein kann, if they have not a deep conviction in their hearts of the goodness of God. Wenn sie nicht eine tiefe Überzeugung über die Güte Gottes in ihrem Herzen haben. I remember in the maybe early 90s when we were teaching young people how to walk passionately for Jesus. Ich erinnere mich in den frühen 90er Jahren, als wir junge Menschen lehrten, wie sie persönlich mit Jesus leben können. I started to teach a whole series about faith. Begann ich eine ganze Serie über Glauben zu lehren. And one of the parts of the series was called Faith Equals Relationship. Ein Teil davon hieß Glaube ist gleich Beziehung. You know, think about it. Denk darüber nach. You will trust and believe as much as you actually know and are convinced of the goodness of the person. Du wirst genauso viel vertrauen und glauben, wie du tatsächlich von der Güte der Person überzeugt bist und sie kennst. See, we're not sure that a person only has good thoughts in their minds and hearts for you. Wenn du nicht sicher bist, dass die Person nur gute Gedanken in ihrem Sinn und Herzen für dich hat, you're not going to completely trust them. Wirst du ihr nicht vollständig vertrauen. Es gibt immer dieses kleine Ding im Hinterkopf, was wenn, was wenn, was wenn. And that's exactly how it is with God. Und genau so verhält es sich mit Gott. No, we don't understand God, we don't know his nature, and we don't have any intimate relationship. Wir verstehen Gott nicht, wir kennen sein Wesen nicht, wir haben keine innige Beziehung. So now the whole life of faith becomes this very stressful technique. Und so wird das ganze Glaubensleben zu einer stressvollen Technik. Whole life becomes so hard. Das ganze Leben wird so schwierig. I think that the phrase that people have said more to me than any other phrase in the last 5 years. Ich denke, einer der Sätze, die Menschen mir in den vergangenen 5 Jahren am meisten gesagt haben, ist something like this. Of course, they always use different words to express them. Ist so etwas wie, natürlich haben sie immer verschiedene Worte benutzt, um sich auszudrücken. They always said something, Reinhard, since I understood the new covenant, the finished work of the cross and how good God is. Sie sagten, Reinhard, seit ich den neuen Bund, das vollbrachte Werk am Kreuz verstehe und wie gut Gott ist. My life has been so light, so easy. Wurde mein Leben so leicht, so einfach. And then the religious people come and say, but Christian life is not to be so easy. Und dann kommen die religiösen Leute und sagen, das christliche Leben soll nicht so einfach sein. It's supposed to pick up the cross. Es geht darum, das Kreuz zu tragen. Well, how come Jesus said, everybody who is overburdened, come to me, because my burden is easy and my yoke is light? Wie kommt es denn, dass Jesus sagt, kommt her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht? Why don't you tell Jesus, hey Jesus, you're not supposed to say that Christian life is not supposed to be easy and light. Warum sagst du nicht zu Jesus, das sollst du nicht sagen, Jesus, denn das christliche Leben ist nicht so leicht und einfach. It's supposed to be hard and difficult and painful and complicated, dying every day on the cross. Es soll schwer, schwierig, kompliziert, schmerzhaft sein und wir sollen jeden Tag am Kreuz sterben. Listen. Hör zu. You're not supposed to live the crucified life. You're supposed to live the resurrected life. Wir sollen nicht das gekreuzigte Leben leben, sondern das Auferstehungsleben. Very sad when Christians make the cross the end result and not the resurrection and the ascension. Es ist sehr traurig, wenn Christen das Kreuz zum Endergebnis machen und nicht die Auferstehung und die Himmelfahrt. Can you imagine if Jesus would have remained on the cross? You would have had no hope and no future. Kannst du dir vorstellen, wenn Jesus am Kreuz geblieben wäre, dann hättest du jetzt keine Hoffnung und keine Zukunft. So you're not supposed to live the life of the cross, you're supposed to live the ascended life of Christ. Du sollst nicht das Leben unter dem Kreuz leben, sondern das Auferstehungsleben von Jesus. We were crucified with him, then we were buried with him, and then we were resurrected with him, and then we were raised up with him to heavenly places. Wir wurden mit ihm gekreuzigt, wir wurden mit ihm begraben, wir sind mit ihm auferstanden und dann wurden wir mit ihm in himmlische Orte versetzt. I do not believe that anybody can have an incredible life of faith. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ein fantastisches Leben in Christus haben kann. Unless they truly know God. Es sei denn, sie kennen wirklich Gott. Everything that we are able to receive from God comes out of knowing him. Alles, was wir von Gott empfangen können, kommt davon, ihn zu kennen. Not everything that God will give to us everything that we are able to receive. Nicht alles, was uns geben wird, alles, was wir empfangen können. That has to do with how much we really know him. Das hat damit zu tun, wie sehr wir ihn kennen. You know, one of the reasons why many Christians find the life of faith very hard. Weißt du, einer der Gründe, warum viele Christen das Glaubensleben sehr schwierig finden, ist, even though those who've read every book of faith, studied every course of faith, and are followers of Kenneth Hagin, who is now with Jesus. Auch wenn diese jedes Buch über den Glauben gelesen haben, jeden Glaubenskurs besucht haben, Kenneth Hagin folgen, der jetzt bei Jesus ist, it's because they have studied all the right words and techniques, but never have developed intimacy with Jesus. Wenn sie all die richtigen Worte und Techniken studiert haben, aber niemals Intimität mit Jesus entwickelt haben. Faith and trust has to do with knowing him. Glaube und Vertrauen hat damit zu tun, ihn zu kennen. So I'm going to say something that I love to say, even though many people heard me say it. Ich werde etwas sagen, was ich liebe zu sagen, auch wenn viele Menschen das von mir schon gehört haben. And it's that incredible encounter I had when God spoke to me about Psalm 68. Es geht diese unglaubliche Begegnung, als Gott zu mir über Psalm 68 sprach. I was overwhelmed one day by the huge burden that I carry, which is called Brazilian Kids Care. Ich wurde eines Tages von einer riesigen Last, die ich trug, überrollt, von Brazilian Kids Care. I was overwhelmed by the financial responsibility to save all these children and pay all the bills. Ich war von der finanziellen Verantwortung überfordert, all diese Kinder zu retten und alle Rechnungen zu bezahlen. My focus was on the need of these poor, hopeless children than on faith for God to provide. Mein Fokus war auf das Bedürfnis dieser armen, hoffnungslosen Kinder gerichtet und nicht auf den Glauben, dass Gott dafür sorgen wird. And then one day God told me to study and meditate Psalm 68. Eines Tages sagte mir Gott, Psalm 68 zu lesen und darüber zu meditieren. And he took my attention to verse 10. Und lenkte meine Aufmerksamkeit auf Vers 10. And you know, I always like to read the Bible in the New King James Version in English. Ich liebe es immer, die Bibel in der englischen New King James Version zu lesen. And in the New King James Version, it expresses it for me so beautifully, it just touched my heart. In der New King James Version wird es so schön beschrieben, es berührte mein Herz. You know, it says that you, O God, provided from your goodness for the poor. Es sagt, du, O Gott, hast aus deiner Güte für die Armen gesorgt. Look what the Passion translation. Schau, was die Passion Übersetzung sagt. And in your kindness you provided the poor with abundance. Und in deiner Güte hast du die Armen mit Überfluss versorgt. You know, and I remember when God said to me, Reinhard, never trust me to provide for those children because they have a need. Und ich erinnere mich, als Gott mir sagte, Reinhard, vertraue mir nie für diese Kinder zu sorgen, weil sie ein Bedürfnis haben. Don't walk this complicated journey of faith. Lebe nicht dieses komplizierte Glaubensleben. God said, I'm not moved by the need of the poor children. I'm moved by my own goodness. Gott sagt, ich werde nicht bewegt durch die Bedürfnisse der armen Kinder. Ich bin durch meine eigene Güte bewegt. So when you see children who need a home, who need shelter, who need clothes, who need food, just look at my goodness. Wenn du Kinder siehst, die ein Zuhause, Kleidung, einen Unterschlupf, Essen benötigen, dann schaue nur meine Güte an. I tell you what, from that moment on, it's been so easy to trust God for millions. Ich sage dir etwas, von diesem Moment an war es so leicht, Gott für Millionen zu vertrauen. Faith is relationship. Glaube ist gleich Beziehung. Spend time to know him rather than figure out everything he can do for you. Verbringe Zeit damit, ihn kennenzulernen, anstatt herauszufinden, was alles für dich tun könnte. And you'll have a fun journey. Dann wirst du eine vergnügliche Reise haben. Tomorrow we will keep going. Morgen fahren wir weiter.